Heimkehr sehe ich immer mit einer gewissen Spannung entgegen. Denn immer habe ich Grund zu fragen, was mag meine Frau gekauft? Wem mag sie als Gast aufgenommen? Welche Versicherung mag sie abgeschlossen haben? Denn meine Frau ist eine gute Frau. Sie weist niemanden von der Tür, weder Mensch noch Tier. Sie gibt den Bettlern Brot, wenn wir welches haben, gibt ihnen Geld, wenn wir welches haben. Lässt sie wenigstens eine Tasse Kaffee trinken. Und wenn nichts in meinem Haus zu finden ist, dann gibt sie ihnen frisches Wasser in einem sauberen Glas. Und als Zugabe den Trost ihrer lächelnden Augen. Schon lange ist im Abendgebet unserer Kinder die Floskel angehängt: Herr, schick uns Bettler und Tiere. Denn auch Tieren gewährt meine Frau Unterkunft und Nahrung. Ich habe nichts gegen Tiere, im Gegenteil, ich mag sie. Und ich liebe es, abends das Fell unseres Hundes zu kraulen, während die Katze auf meinem Schoß sitzt. Und es macht mir Spaß, den Kindern zuzusehen, die in der Wohnzimmerecke die Schildkröte füttern. Und die Kaninchen, die in unserer Wohnung frei umherlaufen, die regen mich schon lange nicht mehr auf. Auch bin ich es gewöhnt, abends unerwarteten Besuch vorzufinden. Ein piepsendes Küken oder einen herrenlosen Hund, dem meine Frau Unterkunft gewährt hat. Schlimmer ist es schon, dass meine Frau auch Vertretern und Hausierern gegenüber keinen Widerstand kennt. Und so häufen sich bei uns Dinge, die ich für überflüssig halte. Seife, Rasierklingen, Bürsten und Stopfwolle. Und in den Schubladen dann liegen Dokumente herum, die mich beunruhigen. Versicherungs- und Kaufverträge verschiedener Art. Man wird also begreifen, dass ich hin und wieder Anfälle leichter Ungeduld zeige, obwohl ich allgemein als ruhiger Mensch bekannt bin. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann befällt mich jedes Mal ein eigenartiges Gefühl. So eine gewisse halb ärgerliche, halb prickelnde Erwartung. So wie von jemandem, der gerade ein Minenfeld betritt. Was wird heute wieder los? Ja? Anita! Ruhig, ruhig, Detlef. Ist doch nur Herrchen. Namen, Tanz. Namen. Bist du müde? Ja, sehr. Ich hatte heute Revision. Der Schulrat war da. Um Gottes Willen, war es schlimm? Was hat er gesagt? Was ist denn, mein Guter? Was ist denn? Komm hier. Ja, so ist er brav, ja. Also, naja, was soll er gesagt haben? Er ist ein Mann mit Witz, ein sehr ironischer Herr. Herr Kollege Elbert, ich bewundere die Fantasie Ihrer Klasse. Ich bewundere die grandiose Kühnheit der Rechtschreibung Ihrer Schüler. Ihre Schüler sind nicht nur Rechenkünstler, sie haben sie fast zu varietéreifen Jongleuren erzogen. Das alles verdient die Aufmerksamkeit der Schulbehörde in hohem Grad. Und ich versichere Ihnen, dass Ihnen die Aufmerksamkeit der Schulbehörde zuteil werden wird. Doch ein Wort der Kritik, ein kleines Wort der Kritik, erlaube ich mir einzuflechten. Ist Ihnen klar, welchem lateinischen Stammwort das Wort Disziplin seine Herkunft verdankt? Um Gottes Willen, was hast du darauf gesagt? Ich sagte, dass Disziplin wahrscheinlich doch von Discipulus komme und dass Discipulus Schüler heiße. Ja, und was sagte der Schulrat? Na ja, er sagte, Er bewundere meine Intelligenz und meine Bildung. Ach, mein Gott, was soll denn aus uns werden, wenn du... Wenn du... Wenn du was? Eines vergisst du, liebes Kind, etwas ungeheuer Wichtiges. Etwas, dessen Wichtigkeit du gar nicht zu ahnen scheinst. Dass ich Beamter bin. Ja, ist das sehr wichtig? Ich meine, bedeutet das etwas? Ja, ich weiß nicht, ob du schon einmal versucht hast, einen Baum auszureißen. Hast du das mal versucht? Nein, dazu mochte ich Bäume immer zu gern. Na schön. Aber kannst du dir vorstellen, wie schwer es sein muss, einen auszureißen? Ich halte es für unmöglich, wenn man an all die Wurzeln denkt. Sie, so sagt jedenfalls unser Lehrer, sie klammern sich in den Boden, kein Sturm kann ihnen was anhaben. Siehst du. Gibt es kleine Bäume, mittlere Bäume, große Bäume. Hm. Es gibt weiche und harte. Eine Eiche ist schwerer auszureißen als eine Weide. Nun stell dir etwa eine 300-jährige Eiche vor. Im Schlosspark, da stehen übrigens welche. Ja, um Gottes Willen, Hans, die sind doch hohl. So? Ja. Ja, naja, aber stell dir eine vor, die nicht hohl und 300 Jahre alt ist. Stell dir vor, die müsstest du ausreißen. Dann hast du ungefähr eine Vorstellung von der Schwierigkeit, einem Beamten das zu nehmen, was man sein Beamtenverhältnis nennt. Ja, zu wem hat man das denn, das Beamtenverhältnis? Zum Staat, mein liebes Kind. Selbst die Unauflöslichkeit der Ehe scheint mir locker gegen die Festigkeit des Beamtenverhältnisses. Ja, du bist wirklich Beamter? Ja, ich bin's, mein liebes Kind. Übrigens, wie wär's denn mit dem Kaffee? Ja, sofort, ich habe ihn schon fertig. Und bitte häng den Mantel hier auf, ja? Warum denn hier? Na ja, warum in der Türangel? Der Kleiderschrank ist besetzt, dort schläft ein junges Ehepaar. Zusammen? Mhm. Die müssen aber schlank sein. Oh mein Gott, wenn du die sehen wirst, die sehen aus wie Kinder. So, na. Ja. Na komm jetzt, Hans, komm Kaffee trinken. Habe ihn nämlich extra frisch aufgewärmt. Bitte? So, danke schön, danke. Es ist so merkwürdig still. Wo sind die Kinder? Wo sind die Kaninchen und die Katze? Es ist so unheimlich still. Ich habe die Kaninchen in den Keller tun müssen. Die vertrugen sich nicht mit dem Dromedar. Mit wem vertrugen sie sich nicht? Mit dem Dromedar. Würde es dich kränken, wenn ich dich jetzt frage, welches Dromedar du meinst? Ich meine, handelt es sich um ein richtiges Dromedar oder ist das eine Tarnbezeichnung für einen Menschen, der wie ein Dromedar aussieht? Es ist ein richtiges Dromedar. Bitte weine nicht. Das ist unfair. Ich weine ja nur, weil ich weiß, wie schrecklich alles für dich ist. Um Gottes Willen. Da ist noch etwas außer dem Dromedar? Anita, hast du noch etwas gekauft? Noch eine Versicherung abgeschlossen? Bitte sag gleich alles. Guck mal, ich habe mich in einer Minute an das Dromedar gewöhnt, obwohl ich gespannt bin, wie es aussehen wird. Ich bin ja so froh, endlich zu wissen, dass du Beamter bist. Es hat so etwas Beruhigendes, weißt du, mit der Eiche. Es verleiht ein so kolossales Gefühl der Sicherheit, mit einer 300-jährigen Eiche verheiratet zu sein. Sag mal, gibt es gar keine Verfehlungen, die dich... Ich möchte bei deinem Bild bleiben, die dich entwurzeln könnten. Was ist denn los? Da ist da irgendwas los. Du verheimlichst mir doch etwas, Anita. Na, sag mir erst, welches Vergehens musst du dich schuldig machen, um kein Beamter mehr zu sein. Wenn ich anfinge, Schulbänke zu verkaufen. Tu es bitte nicht, Hans. Hattest du mit dem Gedanken etwa gespielt? Ach, natürlich nicht. Es soll doch nur ein Beispiel sein. Übrigens, die sind so alt und schäbig, dass es sich gar nicht lohnen würde. Ach, selbst für einen Brennholzfabrikanten wären sie kaum reizvoll, weil sie so fest sind. Du hast dich also doch mit dem Gedanken getragen. Aber wirklich nicht, Anita. Aber ihr habt doch neulich für 3 Klassen neue Bänke bekommen. Bitte, Hans, verkauf die auch nicht. Ich flehe dich an. Erhalte dir dein Beamtenverhältnis. Es scheint mir wirklich eine wichtige Sache zu sein. Du versprichst es mir, ja? Auch die neuen Bänke nicht zu verkaufen. Ich werde doch keine Bänke verkaufen. Man sollte überhaupt nichts verkaufen, was einem nicht gehört. Es gehört sich nicht. Auch wenn es dem Staat gehört. Versprichst du es mir? Ich habe es selbstverständlich. Ich denke gar nicht dran, Bänke zu verkaufen. Außerdem würde ich ja gleich rauskommen. Und wie gesagt, es würde sich gar nicht lohnen. Aber ihr habt doch auch noch Landkarten. Globen. Und die ausgestopften Tiere sind sicher ziemlich wertvoll. Liebe Anita, ich schwöre dir, dass ich nichts verkaufen werde, was dem Staat gehört. Ich schwöre es dir. Aber sag du mir bitte, was außer der Anwesenheit des Dromedas und den Gästen im Kleiderschrank hier vorgefallen ist, was dich so beunruhigt. Wir sind auf das Existenzminimum gesetzt. Was? Deine Gehälter sind gepfändet. Uns wird nur das Existenzminimum ausgezahlt. Hans, bedeutet das das Ende deines Beamtenverhältnisses? Nein. Nein? Nein. Nein, das bedeutet nur, dass wir keinen Kredit mehr haben. Und offen gestanden, darüber bin ich froh. Aber sag mir, woher haben die Leute das Dromedar? Der Zirkus Fanchini ist aufgelöst worden. Das ist bankrotten. Und die beiden, die in unserem Schrank schlafen, sind Artisten, die das Dromedar anstelle ihres Lohnes bekommen haben. Kennst du noch mehr Artisten aus dem Zirkus Fanchini? Fast alle. Ich hatte doch eine Dauerfreikarte. Ich bin mit allen befreundet. Ja. Haben noch mehr von ihnen Tiere anstelle des Lohnes bekommen? Ich glaube, die Seehunde sind an Brankowitz gefallen. Den Elefanten hat Fanchini versteckt. War nicht Brankowitz einmal zum Essen bei uns? Ja, er ist reizend. Ich kenne ihn gut. Aber Hans, sag mir, was machen wir mit dem Existenzminimum? Davon werden wir existieren. Es sind immerhin 268 Mark. Davon können wir die Miete bezahlen, Brot, Margarine, Kartoffeln kaufen. Ja, aber ich fürchte, für Kaffee wird es nicht mehr reichen. Ja, außerdem muss ja das Dromedar ernährt werden. Und soweit ich mich erinnere, fressen die Biester ziemlich viel. Ja, ich hab den Kindern gesagt, sie sollen es auf den Uferwiesen grasen lassen. Was? Mögen Dromedare Gras? Ja, was, die Uferwiesen sind doch an den Schäfer verpachtet. Das gibt doch Krach. Ich muss zu Hüwitz. Also hol du die Kinder und das Dromedar zurück. Ja, ja, ist ja gut. Komm, na komm, Detlef. Und dann, also mein Gott, nun lass doch wenigstens den Hund hier. Ich freue mich so, wenn ich heimkomme und ihn begrüßen kann. Komm. Jo. Was hast du denn bei Hübels zu tun? Ich muss dem kleinen Hübel noch eine Rechenstunde geben. Er muss morgen eine Klassenarbeit machen, hat keine Ahnung von der Bruchrechnung. Das arme Kind. Ja, also gut, ich hole jetzt die Kinder und das Dromedar zurück. Anita, noch etwas. Ja? Wir müssen unsere Bestände sichten. Ja, also bitte mach doch mit den Kindern einmal eine Bestandsaufnahme, was wir an Rasierklingen, Seife, Stopfwolle, Bürsten, Schuhriemen im Hause haben. Aber bitte möglichst genau. Ja, wozu, Hans? Ich habe meine Gründe, du wirst sie erfahren. Da wir 13 Jahre miteinander verheiratet sind, dürfte sich einiges angesammelt haben. Was hast du denn heute an der Tür gekauft? Ein Stück Teerseife, Hans. Sieh mal, riech mal, es ist so gesund, sich mit Teerseife zu waschen. Hans, musst du denn schon gehen? Ja. Ist noch was? Also bitte sag's gleich. Ich hab so ein unruhiges Gefühl wegen des Beamtenverhältnisses. Glaubst du, dass es einem Beamten erlaubt ist, ein Dromedar in seiner Wohnung zu halten. Dann würdest du es rausschmeißen, wenn es verboten wäre? Nein, aber es würde mich doch beruhigen zu wissen, dass es nicht verboten ist. Es ist nicht ausdrücklich verboten. Aber ich bin sicher, dass es nicht gern gesehen wird. So. Ja, stell dir vor, alle Beamten würden plötzlich Dromedare in ihrer Wohnung halten. Mhm. Du kannst dir doch denken, dass der Staat einigen Grund zur Beunruhigung haben würde. Ja, was ist denn der Unterschied zwischen verboten und nicht gern gesehen? Also, wenn du etwas tust, was verboten ist, machst du dich strafbar. Mhm. Und wenn du etwas tust, was nicht gern gesehen ist, machst du dich unbeliebt. Ah, wir sind also unbeliebt. Ja, wahrscheinlich. Aber mach dir nichts draus. Jetzt entschuldige, ich muss ja gehen. Und du versprichst mir, die Bestandsaufnahme zu machen. Nur wenn du mir versprichst, nichts aus der Schule zu verkaufen. Auch nicht den neuen Projektionsapparat, den ihr bekommen habt. Gut, gut. Versprechen gegen Versprechen. Und ich gebe dir jetzt die letzte Chance, mir zu sagen, ob noch etwas passiert ist, ob du noch etwas gekauft oder noch eine Versicherung abgeschlossen hast. Also ich wiederhole. Artistenpaar im Kleiderschrank, Dromedar, Existenzminimum. Anita, ist noch was? Wirklich, Hans, ich schwör's dir. Also, Gott sei Dank. Aber bitte hol das Trommel da von den Uferwiesen zurück. Also, das ist wirklich nicht zulässig, es dort grasen zu lassen. Ich gehe ja gleich mal nur noch die Tür auf dem Kleiderschrank auf, damit die armen Leute etwas Luft bekommen. Sind so erschöpft. Für längere Zeit war meiner Frau nun der Ankauf von unnützen Dingen unmöglich gemacht. Und aus diesem Grunde kam mir die Pfändung meiner Gehälter sehr willkommen. Aber es kamen doch harte Tage für uns. Unsere Schildkröte, die stoisch an Salatblättern rumfraß, ahnte nicht im geringsten, welche Sorgen mein Herz bewegten. Die Sehnsucht nach einem frisch duftenden Kaffee, nach Tabak, Brot und Eiern und nach der wohligen Wärme, die der Schnaps in den Kehlen sorgenbeladener Menschen hervorruft. Mein einziger Trost war Detlef, unser Hund, der vor Hunger gähnte wie ich. Neidisch betrachtete ich die Kaninchen, die seelenruhig am Moorrüben herumknabberten. Und es kamen bald Tage, wo der bloße Anblick frisch gekochter gelber Kartoffeln mir das Wasser in den Mund trieb. Denn schon lange, dies gebe ich nur zögernd mit heftigem Erröten zu, schon lange verdiente unsere Küche die Bezeichnung bürgerlich nicht mehr. Von Tieren und von menschlichen Gästen umgeben, nahmen wir nur hin und wieder stehend eine improvisierte Mahlzeit ein. Zu allem Überfluss war der Andrang zu unserem gastlichen Tisch so stark wie nie zuvor. Zeitgenossen, die unrasiert waren wie ich, fand ich fast jeden Abend bei uns vor. Mütter mit kleinen Kindern, und ich lernte auch Tiere kennen, die mir ungeläufig waren, Möwen, Füchse, Schweine. Und immer noch war das Dromedar bei uns. Und ich beobachtete beunruhigt das unermüdliche Mampfen dieses pantoffelfarbenen Tieres, das uns aus schiefergrauen Augen anblickte. Doch dem Abendgebet unserer Kinder blieb die Floskel angehängt, die jetzt übrigens um einen Satz erweitert war. Herr, schick uns Bettler und Tiere und erhalte unserem Vater das Beamtenverhältnis. Magdalena. Guten Abend. Das Dromedar noch da? Ja. Es soll doch heute abgeholt werden. Ja, morgen. Morgen wird's bestimmt abgeholt. Ich habe noch mal bei Hasengrüns angerufen. Bei wem? Na, meine Schulfreundin Hanne ist doch mit dem Zoodirektor Hasengrün verheiratet. Und Hanne hat mir versprochen, dass der Zoo das Dromedar ankauft und es morgen abholt. Ach, du lieber Morgen. Na, spätestens morgen. Aber sag mal, ist das nicht ein süßes Tier? Ja, es ist süß. Na also. Ja, aber weißt du, ich habe nur eine einzige, eigentlich sehr kleine Schwäche. Ich rasiere mich, wenn ich mich schon rasiere, gern allein, im leeren Badezimmer. Und das Dromedar guckt mir immer so blöd über die Schulter. Außerdem riecht es. Wo sind die Besitzer? Die sind auf Stellensuche. Sie haben mir 25% vom Preis für das Dromedar angeboten. Soll ich sie nehmen? Nein, also bitte. Das wären immerhin 50 Mark. Nimm sie nicht. Och. Wenn Leute wie du anfangen, Geschäfte zu machen, das nimmt kein gutes Ende. Wenn sie etwas Geld schenken wollen, nimm es. Aber nimm keine Prozente. Wenn du anfängst, Geschäfte zu machen, das würde mich aus der Ruhe bringen. Manchmal wundere ich mich überhaupt, wie du es fertig bringst, deine Ruhe zu bewahren. Ja, das kann ich dir leicht erklären. Meine Ruhe bewahre ich aus Geiz. Ich bewahre meine Ruhe, weil sie mein einziger Besitz geblieben ist. Aber Hans... Verstehst du? Wie ein Geiz hat seinen Schatz, so bewahre ich meine Ruhe. Haben wir Kaffee? Nein, aber Tee. Einen wunderbaren Tee habe ich und ein Ei habe ich dir auch gekocht. Und dort liegen Zigaretten. Was? So, großartig. Mein Gott, wie großartig ist doch so eine Zigarette. Detlef, ja, komm hier, ja, komm doch hier. Jo, jo, ist ein Glück, dass du wenigstens noch da bist. Jo, mein Süß. Seitdem die Kaninchen im Keller hausen müssen, kommt mir die Wohnung so leer vor. Die Schildkröte schläft immer. Die Kinder sind schon seit Tagen mit der Bestandsaufnahme beschäftigt. Jo, Mann. Anita? Ja? Wie weit sind die Kinder mit der Inventur? Ja, es war doch viel mehr, als ich gedacht hatte. Aber sie glauben, dass sie heute Abend fertig werden. Schön. Haben wir Besuch heute? Nein, noch nicht. Aber es ist ja noch früh. So, hier ist ein Ei, Hans. Danke. Hier ist der Tee. So, danke. Du, es sind übrigens Anfragen gekommen von Wunsiedel und von Strachmann, ob du nicht wieder die Schaufenster für den Sommerschlussverkauf dekorieren wolltest. Das müsste allerdings heute sein. Nein, nein, es geht nicht mehr, Anita. Oh. Meine Vorgesetzten haben mir angedeutet, dass gewisse Arten von Nebenbeschäftigung mit der Würde eines Lehrers und Beamten nicht ganz vereinbar sind. Ist das verboten oder nicht gern gesehen? Es gibt eine Art von nicht gern gesehen, die einem Verbot fast gleichkommt. Sieh mal, ich nagele mit leichtem Hämmerchen silberne Zwerge oder vollbusige Frauen an die Wände von Schaukästen. Hans. Ich rase durch die Gegend, um Stunden zu geben. Dabei ist meine Hauptbeschäftigung die eines Lehrers schon aufreibend genug. Heute habe ich das 55. Kind in meine Klasse aufgenommen. Sprich nicht weiter, Hans. Ich weiß, es ist alles meine Schuld. Und dann dieses Existenzminimum. Du müsstest wirklich etwas Schonung haben und ich... Was ist denn? Oh, Anita. Komm, sag mir doch alles. Hm? Ich weiß ja, dass du keinem Vertreter oder Hausierer widerstehen kannst. Hm? So, ist etwas passiert? Hast du... Nein, Hans, ich habe wirklich nichts getan. Nur ein bisschen Gummiband gekauft. Aber das brauchte ich wirklich für unsere Hosen. Du musst bedenken, dass Grete schon 12 ist und es ist peinlich für sie, mit einer Hose rumzulaufen, die dauernd rutscht. Da habe ich je etwas gegen Anschaffungen gesagt, die mir einigermaßen sinnvoll erscheinen. Aber du bist so merkwürdig, unruhig. Das kenne ich doch gar nicht an dir. Ja, es ist nur meine Angst um das Beamtenverhältnis. Glaubst du, dass es noch fest ist? Fest genug? Vorläufig ja. Wenn ich auch glaube, dass mein Vergleich mit der 300-jährigen Eiche ein wenig hochgegriffen war. Überhaupt, Eiche stimmt nicht. Was? Das sind so solide Bäume, fast ehrfurchtgebietend. Du glaubst nicht, dass du noch eine Eiche bist? Ja, ich war nie eine. Erst recht keine 300-jährige. Aber sieh dir doch die schönen Bäume draußen in der Allee an. Das sind 60-jährige Akazien. Die sehen doch ziemlich stabil aus. Denen bin ich bestimmt noch vergleichbar. Hm. Nur... Ich muss ein wenig Acht geben. Wieso? Das Schaufenster dekorieren kann ich nicht mehr. Das Stundengeben muss ich einschränken. Auch der ständige Verkehr, den wir mit Artisten haben, ist nicht sehr gern gesehen. No. Ja, ich habe heute eine ziemlich peinliche Aussprache mit dem Schulrat gehabt. Er hat die Akten eingesehen und herausbekommen, dass wir von einem Zeitschriftenvertrieb gepfändet sind, bei dem wir 10 Zeitschriften beziehen, die er der Schulrat natürlich für überflüssig hält. Ja, aber wieso denn? Ja, ich muss gestehen, auch ich halte die Bergsteigerzeitschrift für überflüssig. Wir wohnen mitten in einer endlosen Ebene und ich weiß nicht, ob wir je Gelegenheit haben werden, uns im Alpinismus zu üben. Na schön, bestellen wir sie ab. Es ist eine ganz gute Idee. Ja, auch der Fernkurs ist in 4 Wochen Schuhmacher, scheint mir überflüssig. Erstens beziehen wir ihn schon ein halbes Jahr und zweitens ist keiner von uns Schuhmacher geworden. Na ja. Na und was ist das für eine Zeitschrift? Der Adler auf der Klippe Horst. Das ist eine Jägerzeitung, die könnten wir auch abbestellen. Ja, zumal die 3 Monate rum sind und der Mann seine Provision längst ausbezahlt bekommen hat. Vielleicht auch das Blatt zur Fortbildung entlassener Geisteskranker, was meinst du? Nee, das wollen wir lieber halten. Mir scheint, dass die einzige Zeitschrift... Was sind denn das für Anspielungen? Wird eigentlich das Beamtenverhältnis gelöst, wenn einer verrückt wird? Na, wenn er im Dienst verrückt geworden ist, dann nicht. Aber das würde man bei mir mit Recht bezweifeln. Aber hör mal... Ich habe einen anderen Plan. Ich werde alle Nebenbeschäftigungen aufgeben und mich ausschließlich einer widmen, von der ich mir einigen Gewinn verspreche. Ich werde... Kinder, seid nicht so laut, euer Vater braucht... Na, was habt ihr denn? Was denn? Wir haben die Liste fertig, Vater. Soll ich sie dir vorlesen? So, das ist fein. Lass mal vor. Sei ruhig, Detlef. Wir haben alle Artikel, wie du uns gesagt hast, in Markenartikel und solche, die keinen Firmenzeichen tragen, geteilt. Hm, also passt auf. Zunächst Rasierklingen. Mit Marke 2110. Ohne Marke 1498. Hm. Dann kommt Seife. Das war schwierig, weil die Stücke verschiedene Größe haben. Also, normale Stücke mit Marke 328. Doppelstücke mit Marke 67. Normale Stücke ohne Marke 416. Doppelstücke ohne Marke 17. Es kommen noch 68 Pakete Seifenpulver mit Marke dazu. Ja, bitte hör auf, Robert, bitte. Hans, kannst du dir die Liste nicht durchsehen? Ich finde das überflüssig, alles so laut vorzulesen. Na gut, gut. Gib mir die Liste, Robert. So, ich habe jetzt mit der Mutter was zu besprechen. Also vielen Dank. Geht jetzt ins Badezimmer und kümmert euch um das Dromedar. Ja, das ist na, was hast du denn für geheimnisvolle Pläne, Hans? Tja. Ich sehe nur einen Ausweg, wenn wir nicht am Existenzminimum zugrunde gehen wollen. Unsere Lage ist bedenklich geworden, Anita. Ja, ich weiß. Ich sehe mich gezwungen, in einer Verkleidung, die mich unkenntlich machen muss, in fernen Vororten Rasierklingen, Seife, Bürsten, Stopfwolle feilzubiegen. Was? Ja. Du willst doch nicht etwa... Oh, und es ist ja schrecklich. Oh, Hans, es ist furchtbar, was ich dir alles angetan habe. Nicht. Du weißt, dass das Weinen unfair ist. Du hast mir 6 Kinder geschenkt, Anita, und gegen die Tränen einer Frau, die einem 6 Kinder geschenkt hat, da ist man machtlos. Was ich aber brauche, ist Kraft und Unterstützung. Ja. Denn ich bleibe dabei, mein Plan ist großartig. Anita, bitte rechne mal nach. Wenn ich für die 3.500 Rasierklingen nur durchschnittlich 3 Pfennig am Stück habe. 3 Pfennig? Ja, aber so bedeutet das eine Einnahme von mehr als 100 Mark. Und ich bin sicher, dass ich für die Markenklingen mehr als 3 Pfennige bekomme. Die meisten haben 10 pro Stück gekostet. Ja. Ja, ich weiß, Anita. Ja, aber ich kann doch nicht denselben Preis nehmen, denn ich bin doch kein Hausier und es fehlt mir die Zähigkeit, die den Händler ausmacht. Nein, ich muss schon den Weg des geringsten Widerstandes gehen und das scheint mir der zu sein, weit unter Preis zu verkaufen. Wenn ich für 1.000 Stück Seife durchschnittlich 20 Pfennige rechne... 20 Pfennige? Ja, da kommen wir auf weitere 200 Mark. Ja, aber Hans, welche Frau wird denn so hart sein, dir für ein Stück Hautgold etwa nur 20 Pfennige anzubieten? Du vergisst, dass es nur wenige Frauen deiner Art gibt. Wahrscheinlich überhaupt nur eine. Was? Ja, nämlich dich. Ich werde es also bedeutend schwerer haben, als die Hausierer es bei dir haben. Ja, außerdem muss ich mich da verkleiden und Vororte wählen, die möglichst weit von meinem Schulbezirk entfernt liegen. Auch fallen da alle Vororte weg, wo Kollegen wohnen. Ja. Die würden mich doch am Gang und an der Stimme erkennen. Hans, ich werde mit dir gehen. Mir scheint, das bin ich dir schuldig, diese Demütigung mit dir zu teilen. Offen gestanden wäre mir lieber, wenn du dich um die Kinder und um unsere Gäste kümmern würdest. Ach, Hans. Ich würde die Kinder nicht gern mit dem Trommel da allein lassen. Zudem fürchte ich, dass du die Seife verschenken würdest. Auch die Rasierklinge. Und dann genügt's ja auch, wenn einer von uns sich strafbar macht. Was denn? Du machst dich strafbar? Nein, ich muss es. Ja. Selbstverständlich wären wir gesetzlich verpflichtet, die Einnahmen aus diesen Verkäufen zu melden. Sie denen zur Verfügung zu stellen, die uns gepfändet haben. Und weiterhin, es ist natürlich unmöglich für einen Beamten und Lehrer, sich zu verkleiden und Rasierklingen, Seife und Knöpfe weit unter Preis an den Haustüren zu verkaufen. Ist es verboten oder ist es nicht gern gesehen? Ob es ausdrücklich verboten ist, das weiß ich nicht. Aber es ist bestimmt sehr, sehr ungern gesehen. Weil es doch mit der Würde eines Beamten kaum zu vereinbaren sein dürfte. Wenn du nun dein Beamtenverhältnis verlierst, was... Ach, ein Baum, der noch nie einen Sturm überstanden hat, ist kein Baum. Ja, du bist von der 300-jährigen Eiche schon auf die 60-jährige Akazie gekommen. Hoffentlich wirst du nicht zur einjährigen Birke. Auch eine einjährige Birke ist noch ein Baum. Tja, also, wann willst du damit anfangen? Heute noch. Was, heute? Ja, heute Abend noch. Glaubst du, dass ich die Hose und den Hut des Artisten nehmen könnte? Vielleicht auch seinen Mantel? Ja, sicher, er wird nichts dagegen haben, aber warum denn heute noch? Weil ich Hunger habe. Und weil, ja, hast du denn das noch gar nicht bemerkt, die Kinder anfangen blass auszusehen? Ich weiß nicht. Das Existenzminimum ist eben doch minimal. Und ein wenig Fleisch, Butter, Obst, das wird uns allen nicht schaden. Ach, Hansi. Was denn? Oh, ne, komm, bitte nur weine nicht. Nein, du, das ist unfair. Tatsächlich ging ich diesem ersten Abend mit Bangen entgegen. Man muss einmal auf den Klingelknopf eines unbekannten Hauses gedrückt, dann versucht haben, einer mürrisch dreinblinkenden Frau ein Stück Seife, ein Dutzend Knöpfe oder ein Päckchen Rasierklingen zu verkaufen. Das muss man mal versucht haben, um meine Gefühle zu verstehen. Doch schon nach einer Stunde klimperten wenigstens 30 Pfennig in meiner Tasche. Und mein Köfferchen war um ein Stück Hautgoldseife leerer geworden. Und dann ging es plötzlich schneller. Und nach einer weiteren Stunde hatte ich schon 3,80 Mark in der Tasche. Und sogar 20 Pfennig Trinkgeld bekommen, die ich ohne Bedenken annahm. Und nun war ich, wie alle Anfänger, gierig geworden. Und ich beschloss, noch eine Stunde dran zu hängen. Instinktmäßig hatte ich einen ärmeren Vorort ausgesucht. Jetzt näherte ich mich der Grenze eines wohlhabenderen Vororts. Ja, ich hätte vorsichtig sein sollen. Doch das in meiner Tasche klimpernde Geld machte mich gierig auf mehr. Was wollen Sie? Guten Abend. Guten Abend. Vielleicht haben Sie, Frau, etwas nötig. Hier, diese wunderbare Hautgoldseife. Statt 60 Pfennigen nur 30. Oder ein Päckchen Friederikus Rex, Rasierklingen, statt 1 Mark nur 65 Pfennigen. Vielleicht auch ein echter Schwamm ist hier. Ist das wirklich echte Hautgoldseife? Ja, ja. Lassen Sie mal sehen. Ja? Bitte. Tatsächlich. Scheint echt zu sein. Ja, die ist echt. Ja, wie kommt es, dass sie bei Ihnen so billig ist? Handeln Sie etwa mit Ware, die auf ungesetzliche Weise in Ihren Besitz gekommen ist? Nein, es sind meine eigenen Bestände, die ich, da ich mich vorübergehend in einer Notlage befinde, zu herabgesetzten Preisen. In welcher Notlage befinden Sie sich? Und ich meine, wie sind Sie überhaupt in Not gekommen? Wie kann man überhaupt in Not kommen? Ja, vielleicht geben Sie sich mit der Versicherung zufrieden, dass die Seife wirklich aus meinen Beständen stammt. Nee, Frau, das würde sehr kompliziert sein, wenn ich Ihnen die Ursache meiner Not erklären müsste. Hatten Sie etwa ein Seifengeschäft? Nein, meine Frau... Ach, Ihre Frau hatte ein Seifengeschäft? Nein, ich... Warum stammeln Sie? Warum ist es so kompliziert, wenn Sie mir Ihre Notlage erklären wollen? Einfache Dinge lassen sich einfach erklären. Weder Sie noch Ihre Frau hatten also ein Seifengeschäft. Und dennoch haben Sie geheimnisvolle Bestände. Bestände, wenn ich das höre. Alphonse, komm doch mal her, ja? einem Moment schwankte ich, ob ich laufen gehen und meinen Koffer, der auf den Treppenstufen stand, im Stich lassen sollte. Aber es war schon zu spät. Schon nahte Alphonse. Ja, was ist denn? Sieh mal. Ja, ich sehe schon. Tja, das ist allerdings merkwürdig, abends um 9 noch zu hausieren. Ich hoffe, Sie sind sich darüber klar, dass das ungesetzlich ist. Völlig klar, Herr, Herr. Und warum tun Sie es dennoch, obwohl Sie wissen, dass Sie das Gesetz verletzen? Weil ich keine andere Wahl habe. Man sollte nicht in Lagen kommen, wo man keine andere Wahl hat, als abends nach 9 Uhr Martenseife weit unter Preis zu verkaufen. Ich hoffe, Sie haben nicht Grund, die Polizei zu befürchten. Na, nicht den geringsten, nur den einen. Dass bereits nach 9 ist, doch sagte ich schon, dass ich keine andere Wahl habe. Er sagt, dass die Seife aus seinen Beständen stammt. Gibt aber zu, dass weder er noch seine Frau je ein Seifengeschäft hatten. Was verstehen Sie denn unter Beständen? Erklären Sie mir auch mal... Was sagen Sie, kennen wir uns nicht? Ich habe nie das Vergnügen gehabt, Herr. Wie heißen Sie? Elwott. Ah. Haben Sie einen Bruder, der Lehrer ist? Ja, das ist ein sehr begabter, ein tüchtiger Junge, das ist ein Prachtmensch. Ja, Ihr Urteil über die Fähigkeiten Ihres Bruders interessiert mich nicht. Ich pflege mir selbst ein Urteil über meine Untergebenen zu bilden. Nimm 2 Stücke Seife, Anna. Ich ließ es bei diesem einen und einzigen Ausflug in die besseren Wohnviertel bewenden. Die Leute dort sind zwar nicht böse, aber so genau. Doch selbst ihre Genauigkeit wäre gar nicht so schmerzlich, wenn sie ein wenig Fantasie hätten. Doch gerade daran fehlt es. Und mir lag es nicht, ihre Fantasie durch meine Lüge zu ersetzen. Sollte ich ihnen erklären, dass ich, Hans Elbert, Volksschullehrer im 18. Dienstjahr, Diätendienstalter 12, Pensionsdienstalter 9, Lebensalter 43, dass ich wirklich gezwungen war, abends an den Haustüren Seife zu verkaufen, weit unter Preis. Dass ich mit jedem Stück Seife 30 Pfennig verschenkte, genau die Summe, die der Hausierer, als er es meiner Frau verkaufte, daran verdient hatte. Sollte ich den Leuten sagen, unser Dromedar hat solchen Hunger, um mir sagen zu lassen, ja, wozu brauchen Sie einen Dromedar? Sollte ich mir sagen lassen, ich hätte zu viel Kinder, zu viel Gäste. Die Leute in den besseren Vierteln haben eben zu wenig Fantasie. Und das machte sie für mein Geschäft unbrauchbar. Ich ging weiter in weniger gediegene Viertel, wo man nicht so viel fragt, weil man weiß, wie hässlich es ist, im Behördenjargon um Erklärung unerklärlicher Dinge gebeten zu werden. Übrigens handelte die Frau des Schulrats mir noch 10 Pfennig herunter und ich gab ihr 2 Stück Hautgold für 50 Pfennig. Es kamen bessere Tage, wo sich meine Tageseinnahme auf durchschnittlich 10 Mark erhöhte, da sich die Qualität meiner Ware, meine herabgesetzten Preise rumsprachen. So erlebten wir eine gewisse Scheinblüte. Und meine Frau, in völliger Verkennung der ökonomischen Tatsachen, brachte einen Spruch auf, der mich beunruhigte, der sie aber berauschte. Hurra, wir sind auf dem aufsteigenden Ast! Prompt wurde dieser Spruch auch in das Abendgebet der Kinder eingebaut. Denn meine Frau ist ein Geschöpf, dem Dankbarkeit nicht fremd ist. Wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Herr, schick uns Bettler und Tiere und erhalte unserem Vater das Verhältnis. Ich jedoch sah unsere Seifenvorräte abnehmen. Die Rasierklingen schwinden. Nicht einmal der Vorrat an Bürsten und Stopfwolle war mehr erheblich. Und mein Haarwaschpulver war schon völlig ausverkauft. Aber auch ich genoss unser vorübergehenden Wohlstand. Das Geld, es klimperte in meiner Tasche. Und ich kaufte, ehe ich von meinen abendlichen Exkursionen heimkehrte, meistens unterwegs jene Dinge ein, zu denen das Existenzminimum nicht ausreicht. Kaffee, Äpfel, Butter, Zigaretten. Und wenn ich gegen Mitternacht heimtaumelte, suchte ich das restliche Geld aus meinen Taschen zusammen, legte es meiner Frau auf den Küchenschrank, und wir vereinigten uns zu nächtlicher Stunde in einem fröhlichen Mahl. Zufriedene Kinder, zufriedene Tiere rings um mich her. Meine Frau lächelte mir zu. Na also, was kann ich noch mehr wollen? Und trotzdem, wenn meine Nerven durch eine Mahlzeit gestärkt sind, gesteht man mir noch rasch, dass man einen zusätzlichen Gast in der Vorratskammer versteckt hält. Schüchterne Männer nehmen dann auf einmal händereimend am Tisch Platz. Milch wird für schreiende Babys erhitzt. Zwieback wird aufgeweicht. Und in der Regel wird eine Flasche Wein geöffnet. Denn steht geschrieben, der Wein erfreut des Menschenherz. Das Dromedar war inzwischen längst verkauft. Und wir hatten für 2 Tage ein Wapiti-Kalb im Badezimmer. Aber auch das Wapiti-Kalb wurde wieder abgeholt und die Zeit verging. Und oft, wenn ich abends nach Hause kam, brachte ich für die ganze Familie Eis am Stiel mit. Vor allem, wenn ich einen besonders günstigen Verkauf getätigt hatte. Auch mehrten sich die Trinkgelder, die ich bekam. Ich bekam Zigaretten, Butterbrote, Äpfel, Tomaten geschenkt. Und meine Gerissenheit, die ging so weit, dass ich eines Abends eine Haarbürste fast zu ihrem eigentlichen Wert verkauft hätte. Also jedenfalls verloren wir an diesem Objekt nur 30 Pfennige. Und meine Frau, der ich das erzählte, interpretierte diese meine Geschicklichkeit auf eine höchst originelle Weise. Hans, mir scheint, das abendliche Hausieren verdirbt deinen Charakter. Jeden Abend hast du mehr Geld verdient. Ich begrüße das, aber bist du nicht ein bisschen hart mit den Preisen? Ach, der Herrgott, nun ess doch die Äpfel nicht so laut. Kinder. Also, mir scheint, du täuschst dich, Anita. Sie liegen immer noch unter denen, die du bezahlen musstest. Deine Hausierer waren härter, als ich es bin. Übrigens, Robert, wie lautete das Ergebnis der Bestandsaufnahme? Rasierklingen. Markenklingen 408. Ohne Marke 210. Seife. Normale Größen mit Marke 48. Normale Größen ohne Marke 94. Hans, sonst könntest du dich nicht damit begnügen, die Liste durchzusehen. Ich finde die Zahlen so langweilig. Ich hoffe, du bist dir klar, was das bedeutet, Anita. Na, was kann das schon bedeuten, Hans? Ich habe eine ganz große Überraschung für dich. Mein Gott, das war doch ein leichtes Erdbeben. Ich verstehe nicht, wie ihr da lachen könnt. Die Bilder an der Wand wackelten. Meine Blutwurst ist vom Teller gerollt. Was geht hier vor sich? Ja, Hans, du gibst deinen letzten Besitz auf deine Ruhe. Reg dich doch nicht so auf. Es ist ja nur Wollo. Wollo? Also ich verlange zu wissen, wer Wollo ist. Wollo-Faller ist der Elefant, den wir jetzt im Keller haben. Ich muss gestehen, dass ich verwirrt war. Und man wird vielleicht meine Verwirrung verstehen. Das größte Tier, das wir beherbergt hatten, war das Dromedar gewesen. Und ich fand einen Elefanten einfach zu groß für unsere Wohnung. Denn wir sind der Segnung des sozialen Wohnungsbaus noch nicht teilhaftig geworden. Ich fand mich mit Wollos Anwesenheit ab und wurde unter Triumph in den Keller geleitet. Es ist wirklich ein intelligentes Tier, Vater. Er ließ sich widerstandslos durch die Garage in unseren Keller führen. Ich zweifle nicht an seiner Intelligenz. Aber woher habt ihr ihn? Auch aus Franchinis Bestand. Er hat ihn aus der Konkursmasse gerettet. Och, Wollochen. Hans, ist er nicht süß? Süß? Nein, ich weigere mich, das zu bejahen. Süß scheint mir nicht die passende Vokabel zu sein. Ach, jetzt sprichst du schon wieder wie ein Schulrat. Robert... Hans, du bist gemein. Willst du denn, dass er unter den Hammer kommt? Und was heißt hier Hammer? Es ist übrigens strafbar, Teil einer Konkursmasse zu verbergen. Also das ist mir gleich. Dem Tier darf nichts geschehen. An diesem Abend lautete das Gebet unserer Kinder wieder anders. Herr, lass uns auf dem aufsteigenden Ast bleiben. Schicke uns Bettler und Tiere und erhalte unserem Vater das Beamtenverhältnis, obwohl wir uns strafbar machen. Hans, ich bitte dich nur um eins, sieh zu, dass du deine Ruhe wieder bekommst. Macht mich ganz krank, wenn ich sehe, wie unruhig du geworden bist. Ich habe Sorgen, Anita. Wirklich, große Sorgen. Glaubst du, dass es mit deinem Beamtenverhältnis schief geht? Ich bin schon längst keine 60-jährige Akazie mehr. Vielleicht noch gerade so etwas wie eine 10-jährige Pappel. Schwankendes Rohr im Winde. Und jeden Tag wird unsere Seife weniger. Ah ja. Sagte ich nicht eben, dass ich eine Überraschung für dich habe? Ich dachte, das sei der Elefant. Na Nein, es ist was viel Schöneres. Ich habe es mir ausgedacht, als du neulich anfingst, darüber zu klagen, dass unsere Seife zur Neige geht. Na? Bist du nicht gespannt? Ich bin selten im Leben so gespannt gewesen. Ich habe zu äußerst günstigen Bedingungen einen großen Posten Seife erworben. Na? Was hast du denn dafür bezahlt? Ich bin überhaupt entschlossen, mich mit Handel zu beschäftigen. Verkauftes Dromedas haben wir 50 Mark verdient. Ja, für 60 hat das viel gefressen. Sei doch nicht so zynisch, Hans. Für einen Elefanten bekomme ich auch Pensionsgeld. Tja, wann? Ja, na. Und was hast du für die Seife bezahlt? 35 Pfennige für ein Stück echte Hautgold. Ja, aber ich bekomme doch nur 30 fürs Stück. Ja, wir haben aber bisher 60 Pfennige fürs Stück bezahlt. Hm? Also haben wir doch glatte 25 Pfennige am Stück weniger. Siehst du das nicht ein, dass das ein Vorteil ist? Wir verdienen mehr, indem wir weniger zusetzen. Ja, ja, ist eine gewisse Logik. Siehst du. Aber es ist noch nicht alles, was ich an Überraschungen habe. Anita! Nicht einmal dein fürchterlicher Pessimismus kann mir die Überzeugung nehmen, dass es mit uns aufwärts geht. Stell dir nur vor, wenn wir erst aus dem Existenzminimum raus sind. Ich habe noch zwei Zeitschriften abbestellt. Das erste, warum machst du deine Wurst nicht selbst? Weil wir ja doch immer die Wurst beim Metzger kaufen. Und außerdem habe ich das Metallarchiv abbestellt. War das die Überraschung? Nein, die Überraschung ist, dass nun für unser Alter gesorgt ist. Aha. Ja, ich habe für dich und für mich eine Erlebensversicherung, für die Mädchen eine Aussteuer, für die Jungen eine Ausbildungsversicherung abgeschlossen. Ja. Überhaupt scheint mir, Hans, dass wir das Versicherungswesen auf eine fahrlässige Weise vernachlässigt haben. Liebe Anita, wir können doch die Kinder nicht bis zur Ablegung des zweiten Staatsexamens oder bis zu ihrer Hochzeit mit Stopferl und Seife füttern. Hans. Naja, selbst Rasierklingen sind nur in Ausnahmefällen dem menschlichen Organismus zuträglich. Aber du wirst wieder gemein. Ich mag das nicht, dass du gemein wirst. Na und die Erlebensversicherung? Die ist doch überflüssig. So? Na, weil ich doch als Beamter Pension kriege. Also jetzt, wo wir uns dauernd strafbar machen müssen, um die primitivsten Gesetze der Höflichkeit zu erfüllen. Jetzt bin ich schon fast auf eine Lösung deines Beamtenverhältnisses eingerichtet. Naja, und die Haftpflicht, die ist ja auf jeden Fall gut. Ne? In der Haftpflicht sind wir auch? Ja, natürlich. Denk dir, was hier alles passieren kann. Ach, ich wüsste nicht, wofür ich je haften sollte. Wer kann es sein? Tja. Mein Gott, mitten in der Nacht. Soll ich die Tür öffnen? Könntest du wirklich so gemein sein, sie eventuell nicht zu öffnen? Nein. Hallo? Wer ist da? Pietro Fanchini. Fanchini? Was, Fanchini? Ach, vielleicht will er heimlich den Elefanten abholen. Vielleicht sind sie hinter ihm her. Du Hans, ich sag dir, wir müssen uns strafbar machen. Na, wart doch erst mal ab, was er will. Ja. Laden Sie bitte ein, Herr von Kiel. Guten Abend. Guten Abend. Ja, was können wir für Sie tun? Morgen früh wollen Pfändungsbeamte mein letztes Tier holen. Oh, haben Sie nicht noch Platz für ein Tier? Für eine Nacht? Oh, diese Schurken! Schimpfen Sie nicht auf die Gerichtsvollzieher, liebe Frau. Nie habe ich Menschen getroffen mit edleren Herzen. Von Ihnen zu schweigen. Einer warnte mich heute Abend. Es ist meine ganze Habe, mein letzter Besitz. Wie geht es übrigens den Elefanten? Gut, gut, nur seine Verdauung macht uns Kummer. Oh, machen Sie sich keine Sorge darüber. Das gibt sich. Es ist nur die Umstellung. Sie müssen wissen, die Tiere sind so sensibel. Wie ist es? Können Sie meine letzte Katze noch nehmen? Nur für eine Nacht, Herr. Herr, nur für eine Nacht. Anita, nein. Sei doch nicht so hart, Hans. Hart? Ich hart? Nein, nein. Was? Nein, gut, ich will nicht hart sein. Ja, aber dann müssen wir die Katze in die Küche legen. Ich habe sie draußen in meinem Wagen. Ja, ja, dann holen Sie sie. Wir nehmen sie für eine Nacht. Dankeschön, danke. Ja, bitte, bitte, bitte. Dann kann ich die Unterbringung der Katze dir überlassen, Liebste. Ich bin so müde, Kind. Oh. Ich hatte doch heute einen schweren Tag. Ja, ja, natürlich, Hans. Komm, leg dich wieder hin. Komm. So, so. Mit der Katze werde ich schon allein fertig. So. Ich kroch müde ins Bett und war schon fast wieder eingeschlafen, als meine Frau zurückkam. Sie zitterte ein wenig. Oh, Liebe. Ist dir kalt? Oh. Ja, ich fröstel so komisch. Oh Gott, rück mal ein Stück. Ja. Wir haben Schlaf nötig. Das ist nur die Müdigkeit. Ja, vielleicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir schliefen ruhig. Nur sah ich im Traum immer den merkwürdigen Blick auf mich gerichtet, den meine Frau mir zuwarf, als sie ins Bett zurückkam. Und unter einem seltsamen Zwang erwachte ich früher als gewöhnlich. Ich beschloss, mich zu rasieren, stand auf und ging leise in die Küche, denn meine Frau und die Kinder schliefen noch. Unter unserem Küchentisch lag ein mittelgroßer Löwe. Er schlief ganz ruhig. Nur sein Schwanz bewegte sich ein wenig und verursachte ein Geräusch, wie wenn jemand mit einem sehr leichten Ball spielt. Ich seifte mich ganz vorsichtig ein und versuchte, kein Geräusch zu machen. Aber als ich mein Gesicht nach rechts drehte, um meine linke Wange zu rasieren, sah ich, dass der Löwe die Augen offen hielt und mir zublickte. Sie sehen tatsächlich wie Katzen aus, dachte ich. Was der Löwe dachte, ist mir unbekannt. Er beobachtete mich mit trägem Hochmut. Und ich rasierte mich weiter, ohne mich zu schneiden. Muss aber hinzufügen, dass es ein merkwürdiges Erlebnis ist, sich in Gegenwart eines Löwen zu rasieren. Das Dromedar war mir beim Rasieren lästig gewesen durch seine ordinäre Neugier. Das Wapiti-Kälbchen war wild geworden, wenn ich mich schnitt. Dieser Löwe aber war nicht nur hochmütig, sondern auch zurückhaltend, und seine Anwesenheit war mir nicht so unangenehm, wie man meinen könnte. Meine Frau war schon wach, als ich ins Schlafzimmer zurückging. Sie wollte gerade etwas sagen, aber ich schnitt ihr das Wort ab und rief: Hans, ich hab... Wozu da noch sprechen? Es ist immerhin ungewöhnlich. Das wirst du doch zugeben. Was ist nicht ungewöhnlich? Darauf wusste ich keine Antwort. Inzwischen waren die Kaninchen erwacht. Die Kinder lärmten im Badezimmer. Detlef räkelte sich. Die Katze hockte bei meiner Frau. Nur die Schildkröte schlief noch. Sie schläft übrigens fast immer. Ich ließ die Kaninchen in die Küche, wo ihre Futterkiste unter dem Schrank steht. Die Kaninchen beschnupperten den Löwen, der Löwe die Kaninchen, und unsere Kinder, unbefangen wie sie sind, waren auch längst in die Küche gekommen und nichts Außergewöhnliches geschah. Ich ging einigermaßen beruhigt zur Schule. Mit gestärktem Selbstbewusstsein, denn ich war natürlich stolz drauf, mich in Gegenwart eines Löwen rasiert zu haben. Diese Stärkung meiner Persönlichkeit kam mir sehr zustatten, denn zum zweiten Male innerhalb eines Monats besichtigte der Schulrat meine Klasse. Und ich dirigierte die Kinder und den Schulrat mit leichter Hand auf Ergebnisse hin, die erfreulich zu sein schienen. Ich finde es ganz erstaunlich, um wie vieles besser die Leistungen Ihrer Klasse innerhalb so kurzer Frist geworden sind. Ich erlaube mir, Ihnen zu gratulieren. Dankeschön. Die Hand, die der Schulrat mir reichte, roch so eindeutig nach Hautgold, dass ich meines demütigenden Erlebnisses eingedenk errötete. So heftig, dass der Schulrat es bemerkte. Mir scheint, lieber Kollege Elberts, dass Sie bei meiner letzten Besichtigung zu sehr unter dem Druck privater Schwierigkeiten gestanden haben. Haben sich Ihre Verhältnisse etwas gebessert? Ja, ja, wir sind auf dem aufsteigenden Ast, Herr Zuhörer. Das freut mich zu hören. Übrigens war neulich jemand an unserer Tür, der mit Seife hausierte und sich als Ihr Bruder ausgab. Er glich Ihnen allerdings auf eine verblüffende Weise. Ach, das war sicher mein Bruder Werner, ein reizender Mensch, Herr Schulrat. Ein wenig, ganz klein wenig aus der Bahn geworfen. Nun, es scheint in Ihrer Familie üblich zu sein, dass man gut voneinander spricht. Er sprach so nett von Ihnen, wie Sie von ihm. Ja, ja, wir verstehen uns glänzend. Es sollte mir leid tun, wenn ich ihn durch allzu präzise Fragen erschreckt habe. Ich werde mir erlauben, es ihm auszurichten, wenn Sie mir gestatten. Er ist ein äußerst sensibler Mensch. Ach, das wäre nett von Ihnen. Anita? Ja? Anita? Anita? Ich bin wieder zur Eiche geworden. Ach, das sagst du nur, um mir die Versicherungen auszureden. Nein, nein. Du übrigens, was ist denn das für ein Wagen vor der Tür? Apollo und der Löwe werden abgeholt. Wohin bringt er denn die Tiere? Ist die Beschlagnahme aufgehoben? Nein, nein, er hat sie einem ausländischen Zoo verkauft. Sie werden diese Nacht heimlich über die Grenze gebracht. So? Ja. Ja, ich habe wenig Erfahrung im Schmuggel. Aber ich stelle es mir sehr schwer vor, einen Elefanten und einen Löwen über die Grenze zu bringen. Tja. Du, ich hoffe, du bist dir klar darüber, dass wir uns dabei Hilfe zu einem schweren Vergehen schuldig machen. Hans, mir scheint, wir kommen am Strafbarmachen nun einmal nicht vorbei. Ja, da ist Fanchini schon mit dem Elefanten. Hm. Du, ich muss übrigens gestehen, dass ich den Elefanten ohne Bedauern schwinden sehe. Ich habe ihn immer albern und eingebildet gefunden. Nur der Löwe? Oh, den Löwen, den mochte ich sehr. Sein ruhiger, freundlicher Ernst hat mein Herz gewonnen. Es tut mir weh, dass er geht. Weißt du, er war so geduldig den Kindern gegenüber. Ja. So innige Freundschaft verband ihn mit den Kaninchen. Und er war so bescheiden, sich mit Blutwurst zu begnügen, die doch nur scheinbar eine Fleischspeise ist. Dass der Elefant geht, ist mir geradezu eine Erleichterung. Wie hart du sein kannst. Findest du wirklich? Ja, manchmal kannst du das sein. Ich weiß nicht, ob du so ganz recht hast. Woran denkst du? Bist so nachdenklich? Bedrückt dich was? Nein, nein. Ich dachte nur, ich überlegte, was es noch alles für Tiere gibt. Weißt du, ich stelle mir die Unterbringung einer Giraffe so schwierig vor. Auch Bären können lästig sein. Und da gibt's doch Schlangen und Krokodile. Nilpferde habe ich immer gern gehabt. Aber ich weiß nicht, wo wir ein Nilpferd unterbringen könnten. Ja, aber darüber brauchst du dir doch keine Gedanken zu machen. Ja, vielleicht würde ein junges Nilpferd in die Badewanne passen. Na, für die Giraffe, da können wir ja ein Loch in die Küchendecke schlagen. Aber Hans, ich meine, du übertreibst wieder mal. Es kann doch gar nicht die Rede davon sein, dass wir... Siehst du, du sprichst nicht weiter, weil du dir keine Grenzen stecken willst. Und ich? Ja, ich möchte eben nur auf alles gefasst sein. Wie es sich für einen klugen Hausvater gehört. Und erhalte unserem Vater das Beamtenverhältnis.